Nach der großen Dalida aus den 60ern am Ende der zweiten Stunde zwei, der ersten Stunde ganz junge Gören, Mädchen, Mademoiselle. Mitte der 80er Jahre, da waren Charlotte Gainsbourg und Vanessa Paradis gerade mal 15, 16, 17 Jahre alt. Charlotte Gainsbourg, Tochter von Serge Gainsbourg und Jane Birkin. Elastique war ein kleiner Hit für die kleine Gainsbourg. Ein viel größerer war Joe Le Taxi für Vanessa Paradis. Auch die schauspielert inzwischen mehr, als sie singt. Aus ihrem Debütalbum bis zu den Nachrichten noch ein bisschen aus Garabée. Um 2:05 geht's dann weiter, dann wirklich mit der zweiten Stunde mit Sängerinnen aus Frankreich.